Thank you. Wenn du keine Drogen verträgst, sollst du keine nehmen. Klar. Wenn du keine Drogen verträgst, sollst du keine nehmen. Klar. Thank you.

Fäustier gleich alt. Ich krieg doch kleine Krawatte, aber so eine Krawatte sag ich ja. Gehen wir vorwärts, dann drehen wir uns um und gehen in die andere Richtung. Vorwärts, dann drehen wir uns um und gehen in die andere Richtung. Drehen wir uns um und gehen in die andere Richtung. I'm a Das finde ich toll.